Zum Tag der Sonne widmete das Korps des Militärattachés in der TVRK Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb und einen Glückwunschbrief. Am 12. April übermittelte der Militärattaché der Botschaft der Republik Kuba, Roman Osvaldo Jiménez Urte, Leiter des Korps des Militärattachés, dem Armeegeneral der Landstreitkräfte Park Yong-sik, Minister für Volksstreitkräfte, Blumenkorb und Glückwunschbrief für Genossen Kim Jong-un.